Einheit 8. Übung 1a. 1. Guten Tag, mein Name ist Sergei Smirnov. Heute ist mein erster Arbeitstag. Ich soll mich hier am Empfang melden. Herzlich willkommen, Herr Smirnov. In welcher Abteilung arbeiten Sie? Ich arbeite in der Einkaufsabteilung. Dann rufe ich jetzt die Abteilungsleiterin Frau Delic an. Sie holt Sie hier ab. Vielen Dank. 2. So, Herr Smirnov, das ist Ihr Mitarbeiterausweis. Bekomme ich auch Büroschlüssel? Ja, aber wir müssen erst neue Schlüssel beim Schlüsseldienst machen lassen. Übermorgen können Sie die Schlüssel abholen. In Ordnung. 3. So, Herr Smirnov, das hier ist Ihr Schreibtisch. Darf ich Ihnen Frau Marini vorstellen? Guten Tag, mein Name ist Sergei Smirnov. Freut mich, Sie kennenzulernen. Guten Tag, Herr Smirnov. Ich freue mich ebenso. Frau Marini zeigt Ihnen dann die Abteilung genauer.